Das ist aber eine schöne Frau, ne? Die werde ich erstmal anbaggern. Ja, hallo, schöne Frau. Ne, das ist mal wieder ein schönes Wetter heute auf Bacardi, ne? Hallo, wer bist du? Tach, du, ich bin Horst, ne? Horst, ja, sag mal, was machst denn du so? Jo, ich bin Hausmeister, ne? Schrebergartenwärter und taubenzüchtig auch noch, ne? Ja, das kann ich alles, ne? Sag mal, hast du auch Geld? Nö, du weißt, ich mache das ja alles mehr hobbymäßig und so aus Leidenschaft. Dann bleibt dann am Strich nicht mehr so viel über, ne? Sag mal, du spinnst wohl. Warum spinn ich denn, du? Du bist nicht stark, du bist nicht schön. Schön mich auch nicht. Von Geld ist auch nicht zu sehen. Du, jetzt bin ich aber richtig empört, ne? Jetzt muss ich aber sagen, Mädchen sind doof, ne? Und überall dieser scheiß Sand hier noch, du. Is it me? What you want? Is it really me? Take control of my mind, but let me be free. Is it me? Want it to really me, take control of my heart, but let me be free. But let me be free. But let me be free. Is it me? Is it me that you want? Is it really me? Take control of my mind, but let me be free. Is it me that you want? Is it really me? Take control of my heart, but let me be free. But let me be free. But let me be free. to understand. We'll be right back. Party. watching you, watching me, watching you, watching me. I saw you dancing, dance to trance. Your body swing made my bell ring. I wish that we'd start a romance. All the people in the house, they share our destination. Love, groove, dancing, sex, that's party's combination. Burn, burn, our hearts burn to the point of no return. Move, move, on and on. Come on people, get it done. We'll be right back. into the blue. Into the blue. Into the blue. Into deep. Waves of eternity, waves of eternity. Into the blue, into the blue, into the blue. Thank you. Rain. As a matter of fact, at the drop of my hat, your mouth of surprise. Surprise! another.